Mit einer kurzen Zündung des Triebwerks ist der Kurs des zum Mond fliegenden amerikanischen Raumschiffes Apollo 11 geringfügig korrigiert worden. Die vorher eingeplante Berichtigung erfolgte zu einem Zeitpunkt, als sich die Kapsel mehr als 200.000 Kilometer von der Erde entfernt hatte. Eine für gestern vorgesehene Kurskorrektur hatte sich als überflüssig herausgestellt. Die Astronauten Armstrong, Collins und Aldrin haben jetzt mehr als die Hälfte des Weges zum Mond zurückgelegt. Wie Präsident Nixon heute in Washington bekannt gab, sollen Armstrong und Aldrin bei ihrer Landung auf dem Mond dort Plaketten zur Erinnerung an ihre 5 toten Kollegen aus den Vereinigten Staaten und der Sowjetunion zurücklassen. Es handelt sich um den sowjetischen Kosmonauten Kamarow, der als einziger Raumflieger während einer Mission ums Leben kam, sowie um dessen tödlich verunglückten Landsmann Gagarin und die 3 amerikanischen Astronauten Gershom, Chaffee und White, die während eines Bodentests in einer Apollo-Kapsel verbrannten. Unterdessen befindet sich die sowjetische Mondsonde Luna 15 seit heute Mittag auf einer Mondumlaufbahn. Dies war zunächst von dem britischen Observatorium in Jodelbank gemeldet und später von offizieller sowjetischer Seite bestätigt worden. Einzelheiten über den weiteren Verlauf des Unternehmens wurden in Moskau wiederum nicht bekannt gegeben. Einen Sonderbericht über den Verlauf des Fluges von Apollo 11 bringt RIAS 2 von 18.45 Uhr bis 19.30 Uhr.